Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit unwahrscheinlicher Musik zwischen Rock und Klassik mit Coriotica. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. The loudspeakers spoke up and said, the loudspeakers spoke up and said, the loudspeakers spoke up and said, the loudspeakers spoke up and said, Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid, stupid. 5 o'clock in the morning, give up till 10 o'clock at night. Give up from 5 o'clock in the morning now, give up till 10 o'clock at night. Give up from 5 o'clock in the morning, give up till 10 o'clock at night. Communism is good, Christianity is stupid, my lord. Christianity is stupid. Communism is good. Christianity is stupid, my lord. Christianity is stupid. Communism is good. Give up, give up, give up, give up, give up. Stupid, stupid. From 5 o'clock in the morning, ooh, to 10 o'clock at night. 10 o'clock at night. Communism is good. Aus dem Jahr 2007 stammt diese A Cappella-Mitteilung. Das Christentum ist dumm, Kommunismus ist gut. Christianity is stupid. 180 G's nennt sich der versierte Männergesangsverein, der gerade zu hören war. Angeblich sind die 6 180 G's alle Brüder mit Nachnamen Minnick. David, Chris, Don, Mark, Peter und Dick Minnick. Fotos gibt es von den 6 nicht. Das Cover ihrer CD schmücken stattdessen 5 männliche Puppen im Design einer afroamerikanischen Version der Barbie- und Ken-Welt. Der 6. Bruder sei nicht auf dem Bild, heißt es im Kleingedruckten auf der Rückseite. Die Liner Notes der CD und die MySpace-Webseite zitieren den Hauptforderer des Sextetts, einen gewissen Reverend L. Sugar Sweet, mit den Worten: Die Mission der 180 Gs ist es, der Jugend von heute Musik mit einer positiven Botschaft zu bringen. Ihre Musik ist das absolute Gegenteil von Gangster-Rap und der Techno-Teufelsmusik und all dem anderen Zeug, von dem die Kids glauben, dass es ihnen gefallen soll. Wenn ich gerade angeblich im Zusammenhang mit diesen Informationen sagte, liegt das unter anderem daran, dass die CD der 180 Gs die Bonusdreingabe einer DVD der Copyright-Plünderer Negative Land ist. Negative Land schreibt sich übrigens in diesem Fall ohne E am Ende von Negative, auch wenn ich das, wie man im Internet sehen kann, beim Laufplanschreiben für diese Soundcheck-Folge schlicht vergessen habe. Negative Land, also ohne E, kommen aus den USA und haben seit 1980 auf diversen Tonträgern reichlich Verwirrung gestiftet. Wegen ihrer demonstrativen, diebischen Elster-Politik bekamen sie zwei Prozesse an den Hals, einen von U2, wegen der Aneignung von I Still Haven't Found What I'm Looking For. Als Teil der Anti-Copyright-Bewegung fanden sie Erwähnung in Naomi Kleins Bestseller-Sachbuch No Logo. Zusammen mit dem Team von Creative Commons entwickelten Negative Land eine Alternative zum Copyright-System des Establishments, und diese Alternative wird heute von vielen Webseitenbetreibern und Künstlern in Anspruch genommen. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk kam, wie gesagt, von den 180 Gs. Christianity is Stupid ist aber keine Eigenkomposition der Sänger, obwohl das Arrangement davon ihr ureigenstes ist. Tatsächlich ist Christianity is Stupid einer der bekannteren Originale von Negative Land, erstmals erschienen 20 Jahre vor der Version der 180 Gs. Vielleicht lassen Sie noch ein wenig Ihre Fantasie spielen, wie wohl die Originalversion von Negative Land geklungen haben mag. Ich kann Ihnen derweil noch mitteilen, dass sie 1987 auf der LP Escape from Noise erschien. Hier sind also Negative Land anno 1987 mit Christianity is Stupid. At night. from 5 o'clock in the morning till 10 o'clock at night. Give up, give up, give up. From 5 o'clock in the morning till 10 o'clock at night. Communism is good. Christianity is stupid. Christianity is stupid. Communism is good. Christianity is stupid. Christianity is stupid. Communism is good. From 5 o'clock in the morning till 10 o'clock at night. Communism is good. Give up. Christianity is stupid. Give up. Christianity is stupid. Give up. Communism is good. Give up. Give up. Give up. Give up. 17 hours of save. Give up. Give up. Give up. Shop as usual. Musik geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik aus den Jahren 1987 und 1972. Um Bonbons ging's im zweiten Track. Rabbit Rumba ist das Interpretenpseudonym, dahinter steckt der Keyboarder und Arrangeur Josep Cunil. Und der hat auch die süffige Hammond-Orgel gerade gespielt. Caramelos heißt die Nummer zu Deutsch, Bonbons. Ursprünglich erschienen auf einer seit langem ultra-raren LP und letztes Jahr wiederveröffentlicht in einer Sammlung von spanischen Rare Tracks aus den Jahren 1969 bis 1979. Carlos Closa Rodriguez hat diese Sammlung mit Fusionen aus Rumba, Flamenco, Funk und Disco erstellt. Gypsy Soul 1969 to 1979, Achille Funk heißt die Sammlung. Veröffentlicht wurde sie letztes Jahr von dem Label mit dem schönen Namen Love Monk. Vor Rabbit Rumba und Caramelos anno 1972 gab es die mehr als doppelbödigen Negative Land aus den USA 1987. Christianity is Stupid war zu hören, von der Negative LP Escape from Noise. Mehr von Negative Land in der zweiten Soundcheck-Stunde mit unwahrscheinlicher Musik hier im Deutschlandfunk. Wer guckt, ob die Ampeln rot sind? Wer fängt Gangster, wenn sie tot sind? Wer geht nicht gern in dunkle Straßen rein? Wer sagt, dass er nichts gesehen? Wer versteht nicht, was geschehen? Wer lässt die Liebe nicht im Park allein? Ja, wer kann das nur sein? Ja, wer kann denn das nur sein? Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist, weil man den Freund und Helfer nie vergisst. Wir sind heut zueinander nett, denn dazu ist es nie zu spät. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist. Wer jagt die Promille-Sünder? Wer beschützt die kleinen Kinder? Wer sorgt dafür, dass neue Schilder blühen? Wer steht stramm vor Prominenten? Wer spritzt Wasser auf Studenten? Wer macht den heißen Sommer in Berlin? Ja, sicher kennst du ihn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist, weil man den Freund und Helfer nie vergisst. Wir sind euch zueinander nett, denn dazu ist es nie zu spät. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist, weil man den Freund und Helfer nie vergisst. Wir sind euch zueinander nett, denn dazu ist es nie zu spät. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist. Was liegt da herum? Wem gehört das alles an seinem Platz? Aber schnell, aber schnell! Socken ab in den Schrank ganz unten, denn Saugstall macht krank, nicht wahr? Ist nicht wahr, ist nicht wahr! Fenster sauber, so wie beim Nachbarn, Schuhe immer brav ins Schuhregal, Schuhregal! Wie findest du den neuen Spülplan? Schau, heute bist du dran, du stehst! Ja, wo steht das Spülen soll? Ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Du faule Sau, jetzt wird's aber gemacht. Ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Du faule Sau, jetzt wird's aber gemacht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh doch, oh nein. Oh doch. Beutel ist ganz voll, das muss auf den Müll. Mir doch wurscht, mir doch wurscht. Außerdem kommen heute Gäste. Es wär gut, wenn du kurz gehst. Ja, wo steht, dass ich gehen soll? Ja, geh! Ja, wer sagt, dass ich gehen soll? Versteh! Ja, ich versteh, dass ich gehen soll. Ja, ein Witz, ja, ich bleib jetzt recht mal hier. Ja, genau. Ganz genau. Ja, genau. Ja, ganz genau. Bist du schlau? Ja, genau. So, du fliegst raus. Zieh dich aus. Du bist raus. Das ist mein Haus. Also raus. Zieh dich aus. Ich schmeiß dich raus. Spinn dich aus. Faule Sau. Ich halt's nicht aus. Du bist raus. Zieh dich aus. Doch, was ist das für eine Fläche? Lass es mir jetzt aber zu weit. Schau dich um das ganze Haus. Voll rein. Guckst du erstmal ganz schön weg. Du bist die Schnauze so von nie. Tut ja das, was sie tun soll. Ein Geschenk bist du von mir wirklich nie. Nur zu Weihnachten eine Therapie. Funky! Get funky! Ja, funky! ich höre wohl nicht recht klein und öffne jetzt Musik brecht lieber mit dem Gitar als wie mit dir. Es gibt viele Jungs, die schauen besser aus. Es gibt viele Jungs und die haben es drauf und können putzen das Haus. Ja, sogar der plumpe Hubert und der blöde Betty Kuni Betty können mehr als du. Bitte doch mal der Schubert zu ohne. Mich jetzt noch packen, du dich lieber waschen, du. Ja, lieber mit dem doofen Gitar als wie mit dir. Heut für mich so ein Anruf, so ein Typ, ja, du weißt schon. Tut mir leid, man, ich weiß noch nichts. Sag schon. Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht. Da lachst du mir, das geht dich halt gar nichts an. Wann bist du dran? Ja, lass mich ran. Wer ficken heute Nacht? Nein. Doch. Nein. Doch. Der CD-Player, könnte man manchmal fragen, wenn man die Stotterer und Unregelmäßigkeiten dieser technoiden Musik hört, tut er aber nicht, der CD-Player, spinnen. Der Niederländer Jason Koonen steckt hinter der Musik, die zuletzt zu hören war. Für sogenannte Breakcore-Veröffentlichungen wie diese benutzt er das Pseudonym Bong Ra. Wenn er Dubstep-Versionen aus Black Sabbath-Klassikern macht, heißt das Projekt Venetian Snares, Wiederum andere musikalische Interessen verfolgt Jason Conen mit The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Aber zurück zu Conens alter Ego Bhangra. In den Liner Notes zu seiner CD Full Metal Record beschreibt Bhangra seine musikalische Entwicklung seit Beginn der 80er Jahre. Los ging's mit dem ersten Album von Black Sabbath, das er heute als Blaupause seiner musikalischen Karriere bezeichnet. Mitte der 80er Jahre standen er und seine Freunde auf US-amerikanischen Thrash und Speed Metal à la Slayer, Anthrax und Metal Church. Grindcore und Hardcore, diese Genres kamen wenig später dazu. Fast 10 Jahre spielte Conen alias Bhangra in Metal-Bands unterschiedlicher Couleur, recht erfolgreich zum Teil, aber schlechte Plattenfirmendeals und Tourbedingungen und zu viele musikalische Kompromisse verleideten ihm dieses Bandwesen. Seit 1996 tritt er als DJ in Erscheinung, eigene Musik macht er unter dem Namen Bhangra seit 1997. 2001 nahm er unter anderem Tracks speziell für John Peels Radioshow auf. Ein Video zu seiner Musik lief zuerst auf MTV und ist inzwischen in Arnheim im Museum für moderne Kunst zu sehen. Die CD Full Metal Record nennt Bhangra eine Art Ode an seine Lieblingsbands aus den 80er und 90er Jahren. Der Track, der gerade von dieser CD zu hören war, heißt Painkiller in dem Remix von Sick Boy. Erschienen ist die CD letztes Jahr. Sie ist eine Kompilation von Tracks, die zuvor nur auf 12-Inch Vinyl zu haben waren. Los ging das dreiteilige Kontrastprogramm eben mit einem Track von einer seltsam schaudern machenden Sammlung aus viel unwahrscheinlich Unsäglichem aus Deutschlands Schlagerkabinett der Jahre 66 bis 72. Hippies, Hasch und Flower Power. 68er Pop aus Deutschland heißt die historisch wertvolle und spaßige Sammlung. Zu hören war daraus ein Track, der damals tatsächlich von den Rundfunkanstalten boykottiert wurde bzw. auf den Index kam. Die Aussagen über das Verhalten von Ordnungshütern wirkten wohl nicht staatstragend genug. Die Blumen sind für Sie, Herr Polizist, heißt die Nummer. Heidi Franke heißt die Sängerin des Schlagers. Kundig zusammengestellt und annotiert hat diese Sammlung deutscher Schlagerkunst Markus Heumann. Veröffentlicht wurde sie gestern vom renommierten Label Bear Family Records. Song Nummer 2 dieser Trilogie mit unwahrscheinlicher Musik kam von der zweiten CD des Ensembles Panzerballett aus München. Die Band wurde 2004 von dem hochschulexaminierten Gitarristen Jan Zehrfeld gegründet. Die 2008 erschienene Panzerballett-CD Starke Stücke bietet hauptsächlich gegen den Strich gebürstete Coverversionen sattsam bekannter Pop- und Rock-Standards. Noch besser gefällt mir aber der Song über unterschiedliche Konzepte der Haushaltsorganisation. Zickenterror heißt der Track, der vom Panzerballett zu hören war, komponiert von Jan Zehrfeld und Sängerin Conny Kreitmann. Kuriotika heißt die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, aber anders als bei dem landläufigen Kuriositätenkabinett geht es hier nicht darum, Dinge vielleicht mit einem milden Lächeln in die Schublade verrückte Kleinigkeiten zu verbannen. Kuriotika meint, zumindest noch bis 3 Uhr, Wundersames, Staunenswertes, vielleicht auch etwas, das neugierig macht, ein Lächeln aufs Gesicht zaubert oder den Kopf schütteln lässt. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass ungewöhnliche Stilfusionen vor allem im postmodernen Zeitalter en vogue sind, gab es sowas früher natürlich auch schon, aber hier sind erstmal 2 aktuelle Varianten. Thank you. Thomas Rede Sophia. Schamane heißt die CD, von der diese Musik kommt. Richard Youngs ist der Komponist, Sänger und Soundkombinierer dieses Songs. Illumined Land, zu Deutsch etwa Erleuchtetes Land, heißt er. Die Mischung von Elektronika und einer Melodie wie von einem alten Volkslied erschien vor 3 Jahren. Mehr von Richard Youngs am Ende der 2. Soundcheck-Stunde, so gegen 2:50. Vor Richard Youngs Musik gab es Musik von einem Ensemble, das aus einem klassischen Streichquartett hervorgegangen ist. Es stammt ursprünglich aus Marseille und ist mittlerweile auf ein Team von 14 Menschen angewachsen, auch dank virtueller Kontakte über den ganzen Globus. Strings of Consciousness nennt sich das Ensemble, in Anspielung an die Wurzeln als Streichquartett und in Anspielung auf die literarische Technik des sogenannten Stream of Consciousness-Schreibens, also der scheinbar oder tatsächlich ungeformten Wiedergabe des eigenen Gedanken- und Assoziationsflusses. Our Moon is Full heißt die erste CD der Strings of Consciousness. Sie erschien letztes Jahr. Asphodel heißt der Track, der von diesem Album zu hören war. J.G. Thirlwell war der Gastsänger und Texter bei diesem Beatles-ähnlichen Song und diesen Sänger kennt der eine oder die andere vielleicht von dessen Projekt Fötus. Aus Albuquerque, New Mexico kommen die nächsten zwei Akteure. Es sind tatsächlich nur zwei, auch wenn es sich nicht so anhört. Einer von ihnen spielt bei diesem Traditional gleichzeitig mehrere Instrumente. Vorhang auf für A Hack and a Hacksaw. Volksmusik aus Rumänien, gespielt von zwei hochbegabten Menschen aus Albuquerque, New Mexico. A Hack and a Hacksaw nennt sich das Duo. 2002 veröffentlichen sie ihr erstes Album, der Live-Track von gerade, wurde letztes Jahr auf CD veröffentlicht. Romanian Horror and Bulgar heißt er. Heather Troost spielte Geige, Jeremy Barnes alle anderen Instrumente. Akkordeon mit seinen Händen, zwei Basstrommeln, Becken und einen Gong mit seinen Füßen, eine Kuhglocke und diverse Ziegenglocken mit seinem rechten Knie und Schlittenglocken und ein weiteres Becken mit dem Kopf. Die limitierte Auflage der neuen CD von A Hack and a Hacksaw enthält eine DVD und da kann man dieses Kunststück sogar in bewegten Bildern bewundern. Thank you. Yeah. Zwei ganz unterschiedliche Sorten Gesang waren gerade zu hören. Das war gerade Hans Reichel mit seinem Chor aus Daxophonstimmen, mit denen er im Playback-Verfahren ein Phil Spector-würdiges Popkunstwerk zauberte. Von seiner CD Juxo aus dem Jahr 2001 war das der Track South Coast Roads. Und davor war die schöne Mezzosopranstimme von Alexandra Gauger zu hören. Sie sang ein Lied von Franz Schubert. Im Abendrot heißt es, Kim Evert besorgte und spielte die akkurate und kongeniale Übertragung der Originalklavierbegleitung in eine Gitarrenwelt à la Bill Frisell. 2004 erschien die CD von Alexandra Gauger, Amore und Problemi heißt sie, und mehr davon gibt's nachher noch ziemlich bald nach den 2 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bis dahin ist aber noch ein wenig Zeit für Breakcore, diesmal nicht aus Holland, sondern aus Kalifornien. Eustachian nennt sich das Duo von John Roche und Anthony Walter. Seit 2003 veröffentlichen die beiden Tonträger. Hier ist Musik von einer 12-Inch-EP aus dem Jahr 2006. Broken Teeth heißt die Scheibe, wohlbekomm's. Voice. Yeah.